Es handelt sich um die wohl verhängnisvollste Stelle in einem christlichen Text, denn die Aussage wurde später aufgegriffen, um die Juden mit dem Teufel in Verbindung zu bringen. Im Mittelalter, zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert, wurde diese wörtliche Diabolisierung der Juden in christliche Liturgien aufgenommen und in Predigten wiedergegeben. Man findet sie aber auch in Volksmärchen, die Eltern ihren Kindern erzählen. Die Fiktion des Gottesmordes und die Antagonisierung der Juden legten den Grundstein für drei Horrorstories, die man immer und immer wieder über Juden erzählte: Ritualmorde, Blutverleumdung und die Brunnenvergiftung. Die erste Anklage wegen Bluttrinkens taucht in Deutschland auf, im Fulda des Jahres 1235. Jetzt fragen Sie zu Recht, was hat das Trinken von Blut mit der nachgestellten Tötung von Jesus zu tun? Und wenn Juden sich koscher ernähren, wie in aller Welt konnte die Idee verfangen, sie würden Blut trinken? Die Historikerin Miri Rubin bietet eine mögliche Antwort. Im Jahr 1215 fand das Vierte Laterankonzil statt, das größte Kirchenkonzil des Mittelalters, in welchem die sogenannte Transsubstantiation als Kirchenlehre festgelegt wurde. Danach sind der Leib und das Blut Christi in der Gestalt des vom Priester konsekrierten, also geweihten, sakramentalen Brotes und Weins physisch gegenwärtig. Wie wir in Kapitel 4 gesehen haben, verändern wir die Wirklichkeit durch Deklaration. Wir können mit Worten keine Eier braten, aber Brot zu Jesus erklären. Für die Christen jener Zeit jedenfalls war die Vorstellung gewöhnungsbedürftig, einerseits das Blut Christi zu trinken, andererseits den heiligen Leib Christi zu verdauen und wieder auszuscheiden. Diese narrative Irritation, aber auch die Angst, nicht fromm genug an diese Kirchenlehre zu glauben, wurde auf die gewohnten Antagonisten projiziert, die in ihrer angeblichen Perversion genau das zu tun schienen, wovor man sich selbst ekelt oder das man fürchtet, tun zu müssen. Blut trinken von einem Leib, der für Jesus steht, im Rahmen eines Ritualmordes.